Tag der Aufnahme 15.03.45. Thema: Aus dem Brückenkopf Danzig-Gotenhafen. Dieser Bericht verzichtet bewusst auf Einzelheiten, weil man bei dem langen Kurierweg nicht weiß, wann er in Berlin ankommen wird. Beginnt der Bericht. Danzig ist Frontstadt geworden und mit ihr die nahe Nachbarstadt Gotenhafen. Beides Häfen von überdurchschnittlicher Bedeutung. Der Gegner hat hier seinen Angriffsring in den letzten Wochen immer dichter zusammenziehen können, sodass er bereits seit Tagen mit seiner Artillerie in die beiden Städte hineinschießt. Was die Bevölkerung bisher nur vom Hörensagen von den oberschlesischen Städten von Breslau, Posen, Königsberg und vielen anderen kannte, hat ihr das Kriegsgeschehen fast über Nacht nun ebenfalls auferlegt. Nun schießt die feindliche Artillerie bereits in die Straßen. Nun setzen die sowjetischen Schützenbataillone und Panzerverbände bereits zum Stoß auf die Randgebiete an, jagen feindliche Tiefflieger mit Bordwaffen feuernd über die Häuser, stehen bei Tage die Qualmwolken und bei Nacht die Feuerscheine von Bränden am Horizont, hört man zu jeder Stunde das Dröhnen und Wummern der nahen Schlacht. Nun muss man sich noch mehr einschränken. Täglich gibt es neue Maßnahmen der Führung und neue Ereignisse, die das eiserne Band um den persönlichen Lebensbereich immer fester anziehen. Der Keller ist vielfach zur einzig möglichen Wohnstätte geworden. Die Trümmer auf dem Wege zur Arbeitsstelle oder zur Gemeinschaftsküche werden täglich mehr. Danzig unter dem Kanonendonner.